Protokolle 10.1. Diesmal beginne ich mit einer Wiederholung des früher Gesagten und ich bitte Sie, sich zu erinnern, dass die Regierungen und Völker nur auf den Schein der Dinge achten. Wie sollten sie auch den tieferen Sinn erfassen, wenn ihre Vertreter nur an Unterhaltungen denken? Für unsere Politik ist es sehr wichtig, diese besondere Tatsache zu erkennen.